Kaum eine gegenwärtige Geschichte hat dahingehend mehr negative Aufmerksamkeit auf sich gezogen als der Film Joker von 2019. Schon nach kurzer Zeit wurde der Film in den einschlägigen Foren der Incels als Abbild ihrer Verzweiflung gefeiert. In ihrem bereits erwähnten Buch erklärt Veronika Kracher, einer der Gründe für die Popularität des Joker innerhalb der Incel-Community ist seine charakteristische Eigenschaft, wirklich alles als nihilistischen Witz zu begreifen. Die Figur des Joker wurde so zu einer sarkastisch aufgeladenen Projektionsfläche für Männer, die sich hinter spöttischem Internethumor verstecken und in ihrer Blase Hass und Selbsthass kultivieren. Fußnote: Es ist dieselbe sardonische Mechanik wie bei Pepe dem Frosch aus Kapitel 7. Ende der Fußnote. Der Antiheld Arthur Fleck, abgehalfterter Clown und erfolgloser Stand-up-Comedian, wird über den gesamten Film gedemütigt oder ignoriert. Die Frau seiner Träume weist ihn ab, die Menschen verprügeln ihn, statt über ihn zu lachen. Seine Selbstermächtigung und damit Mannwerdung beginnt erst mit dem Erschießen aggressiv abschätziger Yuppies, also Männern, die den hegemonialen Vorstellungen von Männlichkeit entsprechen, und am Schluss ermordet er sogar seine Vaterfigur, einen Talkshow-Host, der Fleck in seiner Show öffentlich bloßgestellt hat, wie Kracher schreibt. Durch die Inszenierung einer andauernden Herabwürdigung wird die Aggression zur Selbstbehauptung und der Joker wird erzählerisch erst als Mörder zum Helden seiner Reise. Zynismus, Fatalismus und Nihilismus, konstatiert Kracher, werden zur Attitüde. Wieso Gefühle zeigen, wieso Energie in etwas stecken, es ist doch ohnehin alles egal. Das Ironische an der Hassideologie der Incels ist, sie haben recht, allerdings nur in ihrem allerersten Ausgangspunkt. Sex ist tatsächlich ungleich verteilt.